Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Fremder kommst du nach Istanbul, geh nach Kuledibi. Kuledibi, wo der Putz von der Fassade rieselt. Kuledibi, wo dich der Teemann mit Vornamen anspricht. In Kuledibi habe ich meinen Krimi-Buchladen. In Kuledibi kennt mich jeder. Kuledibi ist cool. In Berlin würde ich auch nicht im piefigen Zehlendorf leben wollen. Auch nicht im Prenzlauer Berg, was alle so hip finden. Kreuzberg, wo mich der stinkende Landwehrkanal an den Bosporus erinnert. Das wäre mein Ding. Aber wer will schon zurück nach Berlin, wenn er auch in Istanbul leben kann? Ich hatte mich jedenfalls total an meine kuschelige Wohnung gewöhnt, wenn sie auch im öden Tschangir lag. Ich wäre geblieben, hätte diese idiotische Madame-Vermieterin nicht die Miete um 150 Euro raufgesetzt. Euro, ja, Euro ist das hier. Gute Wohnung nur für Euro oder Dollar. Bakschisch, nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Esmahan Aykol. Dürfen Sie Kasim Aslan? Setzen Sie sich. Wenn eigenen Look nie so entsetzlich stinken würde, würde ich mal sagen, ich kenne mich hier mittlerweile saugut aus. Diesen Immobilienhandel zum Beispiel, den habe ich an seiner Besohlung erkannt. Und Sie sind Kathi Hirschel, korrekt? Braune Sandalen, dazu weiße Socken. Uah. Am Telefon haben Sie gesagt, Sie hätten eine Frage zu den staatlichen Wohnungen. Ist das richtig? Und leider riecht der Kerl stark nach Schweiß. Wir besitzen eine ganze Reihe Objekte für Minderheiten. Minderheiten? Ethnische Minderheiten. Sie wissen schon. Ach so, Kurden, Aleviten, Aramäer. Psst, nicht so laut. Also, wir kümmern diese Leute. Ja, sehr gut. Für Brüssel, die EU. Ja, super. Ich bin aber keine ethnische Minderheit. Natürlich nicht. Das sehe ich doch auch. Aber wissen Sie, wenn diejenigen, die bevorzugt eine Wohnung hier bekommen haben, wenn die wieder ausziehen, fallen die Objekte zurück an den Staat. Verstehen Sie? Mhm. Da kann man was machen. Ah ja, alles klar, verstehe ich. Und so eine Wohnung... Sie ahnen ja nicht, liebe Frau Hirsche, was wir für Scherereien mit diesen Wohnungen haben. Und dieser ganze Ärger, das bleibt alles an uns Sachbearbeitern hängen. Das nimmt man mit nach Hause. Zu Frau und Kindern, verstehen Sie? Wie viel? Bitte? Ich würde Ihre aufopferungsvolle Arbeit gerne ein wenig unterstützen. Ach so. Können wir vielleicht sagen 300 Euro? Kommen Sie mit zum Geldautomaten. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so günstig davon komme. Aber noch verblüffender ist, dass der Mann so coole Wohnungen hat. Sogar ganz in der Nähe von meinem Laden, mitten in Kuledibi. 220 Quadratmeter. Oh, bezahlbar ist sie auch. Wahnsinn. Hallo? Es muss eine irre Aussicht sein. Hallo? Angeblich sollen die Wohnungen ja leer sein, die Aslan mir rausgesucht hat. Aber dieser hier sieht von außen schon mal ziemlich bewohnt aus. Hey! Naja, vielleicht eine Großfamilie, die erst in den nächsten Stunden aufs Land zurückzieht. Hast du gedacht, ich bin taub oder was? Ups! Was ist denn das für ein blöder Ochse? Verzeihung, mein Name ist Kathi Hirschel. Ich habe gehört, die Wohnung hier sei zu verkaufen. Ist sie nicht? Hä? Ist sie nicht? Gehört sie Ihnen? Ja. Darf ich mal reinschauen? Nö. Warum denn nicht? Hast du was an den Ohren? Die Wohnung ist nicht zu verkaufen. Ich will hier nicht ausziehen, kapiert? Ich will sie auch nicht verticken und damit ist Schluss. Hau ab. Oh, Entschuldigung, darf ich mal? Ich wollte nur mal kurz gucken. Hin? Einfach nur mal auf die Schnelle. Boah, das ist ja eine grandiose Aussicht. Sag mal, hier geblieben. Ey, sag mal, was fällt dir ein? Lassen Sie mich mal los, die Ochse, ja? Was hast du gesagt? Sag das nochmal. Ich, süße kleine Kröte, habe ich gesagt. Jetzt lass mich mal sofort. Sag mal, lass mich los. Osman! Hilfe, Polizei! Osman, was ist denn los? Mein Ohr, bist du wahnsinnig? Warte, das könnte los. Ey, jetzt halt, lass mich los. Du wirst dich auch nicht an der jungen Dame lass vergreifen. Mich los. Osman! Ach, was ist los, Alter? Osman! Ist Ihnen was passiert? Ist schon in Ordnung. Ach, der Kerl ist handgreiflich geworden. Sie Arme. Darf ich Ihnen vielleicht einen Tee anbieten? Ach so, ich bin Yücel Jain. Ich wollte eins tiefer. Kommen Sie erst mal mit zu mir. Okay. Nehmen Sie doch bitte Platz. Haben Sie eine Firma hier? Wir stellen Verpackungen her, Schlipse, Hemden. Wer kennt so Hemden, wählt Qualität. Verzeihen Sie die Frage, aber was war denn vorhin mit Osman? Osman? Ah, oh, richtig, der Bürger. Osman Karakash. Ich kannte ihn schon, da war er noch ein kleiner Junge. Seine Familie kommt aus der Osttürkei. Was wollten Sie eigentlich bei ihm? Die Wohnung ansehen. Ich will sie mir vielleicht kaufen. Sie gehört dem Schatzamt. Oh je, junge Frau. Oh je. Glauben Sie wirklich, diese Leute würden so mir nichts, dir nichts ihre Wohnung rausrücken? Da haben Sie sich aber getäuscht. Die sind nicht so wie wir. Nein, nein. Was heißt das? Nicht so wie wir? Sie müssen aber schon lange hier leben, Frau Hirsche. Ihr Türkisch ist wirklich ausgezeichnet. Danke. Fieser Trick, damit kriegen Sie mich immer. Ich bin in Berlin aufgewachsen, ich wohne aber schon eine halbe Ewigkeit in Istanbul. Kennen Sie Kuledibi? Ja klar, seit 14 Jahren treibe ich mich hier rum. Dann kennen Sie doch sicher auch den Parkplatz neben dem Kaufladen am Kuhleplatz. Wo früher die schöne alte Schule stand? Ganz recht. Die Schule brannte ab. Tja, und heute hat Osman dort seinen Parkplatz. Nachtigall, ich hör dir Trapsen. Ah, und hat er noch mehr Parkplätze? Und da hat's auch gebrannt, was? Verstehe. Er arbeitet bei der Feuerwehr? Hallo. Hallo, Kathi. Als ich wieder in den Laden kam, sah Pelin, meine Angestellte, aus wie eine vertrocknete Olive. Kann ich mir heute frei nehmen, jetzt, wo du wieder da bist? Hast du deine Tage? Es ist aus. Was ist aus? Mit Dennis und mir. Ach, komm, Pillin, das wird schon wieder. Hast du vergessen, vor 3 Monaten, da war es doch auch schon mal aus und dann... Nee, diesmal ist es ernst. Na, eine andere. Ach, Scheiße. Weißt du es von ihm? Nee, ich habe sie angerufen. Du hast was? Ich habe die Schlampe angerufen. War ganz schön ätzend. Ja, aber was hat sie denn gesagt? Ja, gesagt, ist nicht zwischen Dennis und mir, nur Sex. Boah, ist das ätzend. Das sag ich doch. Ach ja, klar, gut. Klar kannst du für heute gehen. Danke. Pelin mit ihrem Beziehungsstress erleichtert sich ins nächstbeste Ohr, wenn es das ihrer Chefin ist, während ich, typisch deutsch, alles in mich reinfresse und obendrauf schütte ich dann noch 1-2 Aspirin. Und dabei ist mir auch zum Heulen, wenn ich an Selim denke. Elend, verdammt es. Jetzt habe ich schon 3 Wochen ohne ihn ausgehalten. Selim. Oh. Die Socke hängt wahrscheinlich auf super tollen Partys mit geilen Anwaltschicksen rum und denkt an mich nicht eine Sekunde. Ja, Selim, wer? Du hast mich schon aus deiner Erinnerung gestrichen, oder? Jetzt reiß dich zusammen, Kathi. Du hast Wichtigeres zu tun, als hier einen abzuflennen. Die Wohnung. Meine Traumwohnung in der Papahanstraße. Die lasse ich mir doch nicht von irgendeinem schnauzbärtigen Gangsterboss madig machen. Wäre ja noch schöner. Ich werde jetzt gleich mal Aslan anrufen und ihm Feuer unterm Hintern machen. Ich will genau die Wohnung und keine andere. Heiliger Bimbam. Hallo, Kathi. Batuhan Erciban. Der Kommissar mit dem Schlafzimmerblick. Na sowas? Hallo, Marzipan. Na, Schätzchen, du wunderst dich doch nicht etwa, dass ich hier aufkreuze, oder? Was ist los? Was willst du? Komm, jetzt machen wir kein Theater, ja. Ey, Patuan, was soll der Mist? Spielen wir hier versteckte Kamera oder was? Hier wird überhaupt nichts gespielt. Du kommst bitte mit aufs Präsidium. Ist das eine Einladung oder nee, was? Nix Einladung. Du bist die Hauptverdächtige. Im Mordfall Osman Karakaş. Wer? Wie? Osman Karakaş. Noch nie gehört, was? Der ist gestern Abend ermordet worden. Und leider haben eine ganze Menge Leute beobachtet, wie ihr beide euch ziemlich heftig gefetzt habt. Baduan, jetzt spinnst du aber komplett. Ey, wenn du noch einmal sagst, ich spinne, dann kriegst du auch noch eine Anzeige wegen Beleidigung von Amtspersonen, klar? Ey, jetzt mach mal halblang. Es ist völlig egal, was mal zwischen uns gewesen ist, klar? Wie, was zwischen uns gewesen ist? Wir haben zusammen Kebab gegessen, aber sonst... Nein, Baduan. Wir waren nicht miteinander im Bett. Ey, das reicht. Halt die Klappe. Nimm die Papiere und komm mit. Das ist die Schlampe. Sie hat meinen Bruder umgebracht. Sieg dir, komm am Gelände. Ruhe! Verdammt nochmal! Reißen sich zusammen! Was ist denn das? Haben die Osman geklont? Das ist ja eine ganze Osman-Rotte. Herr Kommissar, das ist die Frau. Die hat unseren großen Bruder gebissen. Ja, gebissen. Die wollte Osman das Büro wegnehmen. Die Tusse ist voll krank. Die hat einen an der Waffe. Die tickt nicht ganz richtig. Ein Moment mal bitte. Moment! Ist das nun die Frau, die Sie gestern auf dem Flur gesehen haben? Ja, sag ich doch. Osman schrie laut um Hilfe. Dieses Monster ist wie bescheuert auf ihn losgegangen. Pass auf, du Natter. Dich kriegen wir noch. Hey, zurück, zurück! Fühlt sich hier in Istanbul wohl sehr sicher, was? Klar, weil mein Vater der deutsche Außenminister ist. Was? Schluss, das langt, das reicht. Bracken, Land. Könnt gehen. Bracken! Bracken, schon alles hin, ja, kann du just. Schnell, John. Stopp, ich den Bracken. Scheiße. Und? Willst du mir vielleicht endlich mal erklären, was hier los ist? Ja, Osman Karakaş ist heute Morgen tot in seinem Büro gefunden worden. Erschossen. Tatwaffe war ein Trommelrevolver, Kaliber 9mm. Was soll denn das? Ich brauche keine Waffe, um mich zu verteidigen. Du hast sie doch kurz zuvor mit ihm geprügelt, oder? Das haben jedenfalls mehrere Zeugen ausgesagt. Baduan, der Typ hat mich gewürgt. Im Ernst, der ist auf mich losgegangen. Ja, und in Notwehr habe ich dann meine Zähne in sein Ohr gehauen. Ich bin beeindruckt. Willst du mich jetzt dafür in den Knast bringen, oder was? Nee, die Verdachtsmomente, die reichen natürlich noch nicht. Aber natürlich ist die Sache nicht vom Tisch, du bist weiterhin verdächtig. Also, jetzt mal was anderes. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du heute Abend schon alles verplant? Bitte, du träumst wohl. Hey, du, ich kenne einen guten Kebabladen in Laleli. Danke, nein, ich muss heute Abend noch einen Zeugen beseitigen. Na sowas, junge Frau. Hat man Sie wieder freigelassen? Ach. Ich habe gehört, dass die Polizei Sie abgeholt hat. Yücel Çayın dachte wahrscheinlich nur im Folterkeller. Guten Tag. Möchten Sie vielleicht einen Tee? Ich bestelle gleich nein, mal... Nein, nein, danke, nein, nein. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden, wenn Sie Zeit haben. Für eine Dame wie Sie nimmt man sich Zeit, auch wenn man keine hat. Ich bereite hier gerade meinen Auszug vor. Waren Sie oben in Osmans Wohnung? Ich meine, haben Sie die Leiche gesehen? Leider, ja, leider. Ich hörte seine Brüder schreien, da bin ich hochgelaufen und da... Wie, und da lag dieser Osman auf dem Boden? Ermordet, junge Frau, ermordet. Ins Bein hat man ihn geschossen. Aber davon geht man doch nicht tot? Darf ich rauchen? Aber bitte, hier ist der Ascher. Verblutet ist er, der arme Junge. Oh, schrecklich. Warum hat er denn nicht um Hilfe gerufen? Hier wohnt doch niemand. Alles Geschäftsräume. Und es war Abend, keiner mehr im Haus. Ich bin auch immer nur zum Arbeiten hergekommen. Wo lag er denn? Direkt neben seiner Wohnungstür. Bis dahin hatte er sich noch geschleppt, alles verschmiert mit Blut. Uah. Osman, er war wie ein Sohn für mich. Haben Sie sich die ganze Wohnung angeschaut? Oh ja. Man sieht es doch im Film. Manchmal schreiben die Opfer mit ihrem Blut den Namen des Mörders irgendwo hin. Deshalb lief ich durch alle Zimmer. Ja, und? Nichts zu finden. Hm. Sie kennen die Familie Karakaş schon lange? Seit sie in Istanbul ist. Osmans Vater war Lastenträger. Ich hatte manchmal Arbeit für ihn. Er ist früh gestorben. Dann hat die Mutter einen Bruder des Vaters geheiratet. Ich habe damals zu Osman gesagt, was sind das für Bräuche? Ach so, die sind nicht so wie wir. Jetzt wird mir einiges klar. Es sind anständige Leute, aber sie haben ein übermäßig starkes Familienbewusstsein. Der arme Osman dachte, er müsste alle über Wasser halten. Eines Tages sagte er zu mir, was soll ich machen? Ich muss 15 Leute ernähren. Dann kam er auf die Idee mit den Parkplätzen. Parkplätze, war das denn sein einziges krummes Ding? Ach, das weiß ich nicht so genau. Mal hieß es, er handle mit Haschisch, mal, verzeihen Sie, mit leichten Mädchen. Dann soll er eine Spielhölle betrieben haben. Hm. Aber, ach. Und das Geld, das hat er brav mit seinen Brüdern geteilt? Aber ja, bald hatten sie alle Autos. Osman fuhr einen BMW, der war so breit, dass er nicht durch unsere Gasse passte. Dann schöne Frauen, sündhaft teure, schöne Frauen. Passten die denn in die Gasse rein? Was? Ich meine, Osman hatte eine Geliebte? Sie war sogar mal sehr berühmt, sie hat gesungen. Ah, musikalisch. Sehr schön. War sie denn in der Hitparade? Und ob, da trat sie als Meerjungfrau auf. Sehr sexy, etwas hinderlich bei bestimmten Posen. So ein Kleid mit Fischschwanz hatte sie und das Haar blond und glänzend. Herrlich. Wie hieß die Sirene? Was? Diese Seko, naja, also diese Sängerin. Wie hieß die? Rüya oder Hülya oder so ähnlich. Ich weiß nur noch, wie ihr Lied ging. Komm zurück zu mir, nimm mich in deine Arme, folge mir ins dunkle Meer. Rüya oder Hülya. Kein Schwanz konnte sich an diese Scholle erinnern. Schließlich gab mir meine alte Freundin Lale den super Tipp, Ergin Shadak zu befragen, den größten Plattenproduzenten aller Zeiten. Hi. Auch hi. Ich bin eine Freundin von Lale Çaçan. Lale, na, wie geht's denn unserem Schnuckel? Immer noch so schlimme Zellulitis? Ich hab sie ja so lieb. Sagst du ihr das bitte fein? Ja, und was kann ich für dich tun, meine Süße? Willst du eine Kassette machen? Oh Gott. Ja, Kassettchen machen. Du siehst gut aus. Nee, Moment mal. Ich will nicht. Ich, ja, du willst noch nicht. Aber wenn ich ein bisschen nachhelfe, wie wäre das? Hast du gar nicht Lust? Kassettchen, was? Oh, das hab ich gern. Kennen Sie eine Rüya oder Hülya oder so? Nie gehört. Sollte ich die kennen, Schätzchen? Du machst mich ganz schön heiß. Ja, sie hat einen Hit in den Charts. Der ging ungefähr so, oh, scheiße, ne. Moment. Ja. Komm zurück zu mir in das kalte Meer. Nimm mich in deine Arme. Großartig, oder so. Du hast Talent. Ich bring dich ganz groß raus. Ja, wie hieß die Sängerin? Ja, weder Rüya noch Hülya, Schätzchen. Sie hieß Eftalya. Eftalya. Das Lied war aber völlig bescheuert. Und die Idee, naja, welcher Mann will schon mit einer Frau ins Bett, die unterhalb der Hüfte keine Beine und zwischen den Beinen dieses Dings nicht hat, hm? Ja, ja, klar, sicher. Und wie hieß diese Eftalya richtig? Ach, hoppla, du hast aber Fragen. Mann, wie hieß denn die Alte? Liegt mir auf der Zunge, warte. Hat sie? Habibe Begüttuna. Oh, Talent hatte die Kleine. Doch, aber nicht den richtigen Producer. Ach so, und das wären Sie, ja? Wer denn sonst? Dann schicke ich Sie direkt zu Ihnen. Oh ja? Mach das! Die mal erziehen, diese Oberraser von Taxifahrern. Jupp. Das war knapp. Trotzdem super Hirn, der Typ. Immerhin hat er nach 3 Anläufen gleich verstanden, dass ich seine Meinung über die EU-Erweiterung nicht hören will. Ey, Chauffeur, ich hab doch gesagt, ich muss ins Neubauviertel auf der asiatischen Seite. Hallo? Aslan? Was macht die Wohnung? Aufgelegt. Was soll das? Der will nur, dass ich ihn zurückrufe, damit es auf meine Rechnung läuft. Endlich, da sind Sie ja. Heuchler. Aslan, was gibt's Neues? Geht voran in Ihrer Angelegenheit, junge Frau. So, die Wohnung in der Popbahnstraße ist also frei? Das ist sie. Ah, und die Wohnung ist nicht noch an irgendwen vermietet? Nein, sie steht leer. Und da sind Sie auch ganz sicher, ja? Hören Sie, vor mir steht ein Computer. Er zeigt an, das Objekt ist nicht vermietet. Kann ein Computer lügen? Volltrottel. Auf der Klingel steht bloß Büyükdöner. Ach, Habibe, soll wohl niemand wissen, dass hier eine Frau alleine wohnt. Hallo. Hallo. Kommen Sie doch rein. Oh, lassen Sie die Schuhe richtig an. Okay. Ist eh nicht geputzt. Setzen wir uns ins Wohnzimmer? Boah, die Möbel, wie geschmacklos. Eistee? Gerne. Tonnen an Nippes, nicht zu fassen. So, jetzt aber. Legen Sie los. Was bitte ist passiert? Die Polizei glaubt, dass ich Osman auf dem Gewissen hab. Ach, Schwachsinn. Ja, eben. Ja, und weiter? Und weiter? Na, das sollst du mir sagen, dumme Pute. Na gut. Dann eben ein Trick aus der Mottenkiste. Oh nein! Oh, das tut mir leid. Oh, der gute Teppich. Ach, Entschuldigung. Ja, ist kein Problem. Ist gleich erledigt. Eine kleine Sauerei bringt immer Leben in die Bude. So. Schon fertig. Ja, jetzt haben Sie aber nichts mehr zu trinken. Auf den Schrecken, Brandy? Das ist ein Wort. Wollen wir uns nicht duzen? Ja, gern. Habibe. Kathi. Sheriffe. Sheriffe. Na bitte, geht doch. Oh. Schleift runter wie Öl. Ja, teurer Stoff. Früher hatte ich immer eine ganze Flasche da. Heute trinke ich nur noch an hohen Feiertagen. Die Zeiten sind hart geworden. Ja, aber ich schlag mich durch. Du sollst also Osman umgebracht haben. Hast du überhaupt eine Knarre? Woher? Feuer? Danke. Die Frage ist nur, wenn ich's nicht war, wer war's denn dann? Weiß der Kuckuck. Osman hatte doch überall seine Patschhändchen drin. Wie kennst du seine Geschäfte? Kein Stück. Der hat sich von niemandem in die Karten gucken lassen. Schon gar nicht von der Frau. Außerdem sind wir ja schon lange auseinander. Verstehe. Hat mich sitzen lassen, der Arsch. Vor anderthalb Jahren. Kurz nachdem mein Lied gefloppt ist, ja. Da musste ich dann alleine durch. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Warum? Tja, und jetzt kann ich ihn ja auch nicht mehr fragen. Weißt du, ich hab's noch nicht verdaut. Verdammt. Vielleicht ist es besser, wenn ich jetzt gehe, ne? Ja, ich glaube, ich kann dir jetzt auch nicht weiterhelfen. Mhm. Oh, aber ich weiß, wer mit ihm zusammen war. Wie, seine letzte Freundin? Inci Ürin. So, trink mal aus, Kathi. Hier kommt einer für unterwegs. So. Sheriffe. Und noch einer. Oh Gott. Oder? Komm, Kathi. Auf all die Ärsche von Männern. Ja, aber auch auf die Ärsche der Männer. Und auf die Frauen. Und noch einer, komm. Auf die Frauen. Okay. Komm nochmal auf die Ärsche. Und deine Creme. Deine Creme. Okay, komm auf meine Creme. So. Eismusik. Thank you. das schon eine gute Idee war, heute arbeiten zu gehen. Oh, ich sollte Pelin hier warten. Hallo, Kathi. Nein, bitte nicht. Siehst so blass aus. Willst du einen Krimi kaufen? Ich habe gute Nachrichten. Ein Schreiben? Es gibt Polizisten, die schreiben sich alles von der Seele. Du bist praktisch aus dem Schneider. Wir haben einen 1A-Verdächtigen. Ach, und wer ist diesmal der Glückliche? Osmans Onkel. Wie kommt ihr auf den? Über Temel Ekşi, den Vizebürgermeister von Beyoğlu. Seine Nummer ist auf der Liste mit Osmans Telefonverbindung. Ja, und? An diesen Bürgermeister haben wir angerufen und jetzt pass mal auf. Osman musste bei Temel eine Rechnung bezahlen und hat den Koffer voller Dollar im Büro. Dieser Onkel hat das Geld gefunden und ist damit getürmt. Der säuft und hurt und spielt und braucht dafür immer Bares. Halleluja, das ist doch die reine Seifenoper. Ja, und wie jetzt? Also Onkel hat bei Osman den Koffer gesehen, wollte die Kohle packen. Da kam Osman, hat geschnallt, was Sache war, wurde handgreiflich und Onkel hat sich gewehrt und auf Osman geschossen, oder wie? Nein, der Onkel kam nochmal zurück. Wahrscheinlich hat es ihm leid getan, dass er das Geld geklaut hat. Es gab einen Streit. Bums. Ach so, okay. Und Familienehre, was weiß ich. Du scheinst gar nicht froh darüber zu sein, dass du jetzt entlastet bist, Kathi. Wo ist Onkel jetzt? Wahrscheinlich in seinem Dorf, wo die ganze Sippe herkommt. Fahndung läuft. Oh, wichtiger Anruf. Könntest du... Wichtiger Anruf? Warum so verschwörerisch? Ach, du spielst doch nicht schon wieder Miss Marple, oder? Quatsch, keine Opern. Ich muss sofort zurückrufen. Jetzt hör mal zu, Kathi, ja? Lass da die Finger raus. Ich kann mir nicht jedes Mal schützend vor dich werfen. Ich will gar nicht, dass du mich beschützt. Okay. Dann komm halt alleine klar. Oh, weia, Monsieur ist beleidigt. Jetzt geht das schon wieder los. Wenn ich an unsere Affäre denke. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Wohnung. Keine Einwände von den Ämtern. Also bin ich am Zug. Besorgen Sie schon mal die Kaufsumme. Echt super. Noch was. Einer meiner Kollegen macht noch ein paar Probleme, mit dem müssten wir irgendwie... Man müsste nochmal Klartext reden. Wie viel? Wie viel was? Wie viel Klartext sollen wir mit dem reden? Ich will nichts, nur der Kollege. Ja, ja, ist klar, Sie nicht. Also? 300 Euro. Um 6 am Geldautomaten. Kathi! Lass dich küssen. Bei dieser Ingie, Osmans letzter Freundin, muss ich wohl kein Glas runterfallen lassen. Die macht ja sofort einen auf beste Freundin. Komm rein. Ich freue mich schon darauf, dir den Tarot zu legen. Ich habe dir was mitgebracht. Minette Walters. Sie mag mich. Oh. Kein Wunder. Ist ja auch ein Krimi-Fan. Ist das süß von dir. Darauf freue ich mich total. Ich habe noch nie was von ihr gelesen. Ich lese eh keine Krimis. Hui, der Bauch. Sollte das Liebchen vielleicht... Darf ich? Ich meine, du bist schwanger. Ach, wenn ich deine Zigaretten sehe, kriege ich sofort Lust, mir auch eine anzustecken. Eine ist keine. Ja. Ach. Osmans Geschmack hat sich immerhin verbessert. Oh, habe ich das vermisst. Ich habe mich immer vom Kinderkriegen gedrückt, weil ich dann mit dem Rauchen aufhören soll. Naja, und außerdem sind gute Väter noch seltener als gute Liebhaber. Und kaum hat man einen guten Mann an der Angel, ist er auch schon kalt wie ein Fisch. Ist das Kind von Osman? Von wem sonst? Ich war heute schon beim Anwalt. Mein kleiner Schatz soll doch sein Erbe kriegen. Osman ist mit einer Cousine verheiratet, stimmt's? Wenn ich das wüsste. Mir gegenüber hat er Stein und Bein geschworen, er wäre nie auf dem Standesamt gewesen. Du meinst, er hat nur vor dem Imam geheiratet? Das gibt's doch. Die Vorstädte von Istanbul sind voll mit solchen Paaren. Und wie hast du ihn kennengelernt? Hat Habibe dir das nicht erzählt? Nö. Komisch. Sonst kaut sie allen ein Ohr ab, ich hätte ihr den Liebhaber weggeschnappt. Und das ist ein Märchen. Völliger Quatsch. Die Sache ging von ihm aus. Osman war hinter mir her wie der Teufel. Mit dem BMW hat er mich morgens auf dem Schulweg abgepasst. Und da hat's mächtig gefunkt. Und für einen BMW-Fahrer hast du dann gleich die Schule geschmissen? Was denkst du von mir? Ich habe die Oberschule natürlich fertig gemacht. Ich wollte sogar studieren, aber es ging nicht. Was? Ach, es passte ihm nicht mal, dass ich Bücher hatte. Ich musste heimlich lesen. Und jetzt? Das Leben ist manchmal so krass. Ein Mensch stirbt, ein anderer kommt bald zur Welt und ein dritter fühlt sich zum ersten Mal frei. Das wird Özcan sein. Herr Vize, machen Sie auf! Das ist der kleine Pitbull von heute Morgen. Özcan, komm rein! Ihr kennt euch ja. Entschuldige bitte. Entschuldige. Bitte. Lass deine Spucke von meinen Händen. Hey, ist schon gut, Özcan. Schwamm drüber. Ich war dumm. Ich habe meinem großen Bruder geglaubt. Musa hat gesagt, das muss diese Frau gemacht haben. Was ist mit deinem Onkel? Haben Sie ihn schon verhaftet? Der Hurensohn. Das machen wir unter uns aus. Wollt ihr der Polizei die Arbeit abnehmen? Özcan hat mir erzählt, dass dein Vater der deutsche Außenminister ist, Kati. Außen? War er mal. Jetzt ist er Agrarminister und kontrolliert die Radieschen von unten. Von unten? Sag mal, Özcan, was für Geschäfte hatte dein großer Bruder Osman da eigentlich am Laufen? Och, alles Mögliche. In Beyoğlu hatten wir zwei ganze Straßen. In Tarlabaşı auch. Den Parkplatz in Kuledibi kennst du und dann haben wir noch einen großen in Şirangir. Und wenn ich so einen Parkplatz aufmachen will, von wem kriege ich da die Genehmigung? Oho, Kati will ins Geschäft einsteigen. Na, da gehst du ins Rathaus. Bisschen Bakschisch gehört dazu, aber sonst ist alles legal. Hinterher sowieso. Wir bezahlen Steuern. Wir tun das für Istanbul, für die Sicherheit. Sicherheit. Ich werde nie kapieren, warum mich die Türken für so bescheuert halten, bloß weil ich Deutsche bin. Auf den Straßen sind Penner. Da sind Drogis. Da zieht sich einer den Kleber rein und dann greift er sich einen Nagel so lang wie mein Arm und ratscht er über deinen teuren Audi-Lack. Verstehst du? Deshalb brauchst du bewachte Parkplätze. Da weiß doch jedes Kind, dass die Autos nicht von Drogis, sondern von so kleinen Dreckskerlen wie Özcan zerkratzt werden, damit jeder seine Karre auf ihrem Platz abstellt. Wer hat Osman zuerst gefunden? Hey, du verhörst mich ja wie die Bullen. Warum? Du bist doch raus aus der Nummer. Wir wissen ja jetzt, wer es war. Dieser scheiß Zuhälter. Wenn ich daran denke, kriege ich das kalte Kotzen. Jetzt steht auch noch Inchi mit dem ungeborenen Kind da. Aber ich werde mich schon um sie kümmern. Du? Wer denn sonst? Ich bin der Einzige von Osmans Brüdern, der frei ist. Wie alt bist du? Gerade 16 geworden. Aber ich sehe älter aus, findest du nicht? Fast wie 17. Weil aus Inji und ihrem Möchtegern-Gatten nicht viel rauszuholen war, ging ich nochmal zurück zur Papa-Anstraße. Und nicht nur, weil dort meine Traumwohnung liegt. Hey, was geht denn hier ab? Was gibt's denn da vorne zu sehen? Aber hallo, die Gurke kennen wir doch. Batuhan! Unser Freund und Helfer. Batuhan! Hey! Was, sieht der mich nicht? Habe ich nicht gesagt. Du steckst ein Stupsnäschen wieder in Sachen, die dir nichts angehen. Eigentlich solltest du wissen, dass hier in der Nähe mein Laden ist. Das weiß ich, aber der liegt in der anderen Richtung. Hast dich verlaufen? Komm, ich bring dich zurück. Der Staatsanwalt kommt sowieso erst in einer Stunde. Was will der Staatsanwalt denn? Na, was wohl? Sich einen Tatort ansehen. Noch ein Mord? Eine alte Frau ist erstochen worden. Ach du Schreck. Im selben Haus? Schreck gegenüber. Sieht nach Raubmord aus. Was gab's denn bei der zu holen? Eine goldene Armreife. Mensch, Batuhan, du Superhirn. Eine Frau wird umgebracht direkt gegenüber von dem Haus, in dem vor ein paar Tagen Osman verblutet ist. Glaubst du ernsthaft, das ist Zufall? Davon ist vernünftigerweise erstmal auszugehen. Weshalb sollte das vernünftig sein? Osmans Onkel ist doch gar nicht in der Stadt. Der kann die alte Frau gar nicht kalt gemacht haben. Hoffnungslos. Dieser Trottel ist hoffnungslos. Pelin, was machst du in meinem Geschäft? Hast du dich dazu aufgerafft, wieder zu arbeiten? Ich ziehe jetzt aus meiner Wohnung aus. Noch heute. Kann ich vorübergehen bei dir? Bei mir? Auf keinen Fall. Kathi, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich hab doch sonst nichts. Ja gut, aber wirklich nur für ein paar Tage. Du bist ein Schatz. Super. Ich bring schon mal die Sachen rüber. Übrigens, Selim hat für dich angerufen. Selim? Selim? Jetzt tu doch nicht so. Ist was zwischen euch? Nein. Nein. Naja, vielleicht kommst du ja jetzt doch schon in die Menopause. Ey, jetzt aber raus hier, ja? Bis später. Salem. Scheiß Sehnsucht. Zusammenreißen, Kathi. Hier müssen ein paar dringende Sachen erledigt werden. Unter anderem solltest du rausfinden, was in dieser verdammten Papahanstraße vor sich geht. Also, Laden dicht und nichts wie hin. Die Tür der Kellerwohnung. Sperrangelweit offen. Hey, was ist denn hier los? Ah, die Trauergemeinde. Wen suchen Sie? Ich habe in der Nachbarschaft einen Laden. Mein herzliches Beileid. Danke. Sie war meine Schwiegermutter. Irgendwann müssen wir alle gehen. War sie allein als... Wir arbeiten doch morgens alle. Kommen Sie rüber in die Küche, da können wir uns besser unterhalten. Okay. Setzen Sie sich. Wo haben Sie Ihren Laden? In der Lokumstraße, im Buchladen. Ah, da habe ich mir meine Enkelin hingeschickt, damit sie Schulbücher kauft. Aber da war eine Verkäuferin, die hat gesagt, solche Bücher hätten sie nicht. Stimmt, wir verkaufen nur Krimis. Krimis? Das sollten die Kinder nicht lesen. Wollen Sie einen Tee? Gern. Überall fromme Plakate. Sag Nein zu den Ausbeutern der Türkei. Sag Ja zur strahlenden Zukunft. Partei gemeinsam für eine strahlende Zukunft. Danke. Darf ich fragen, all diese Plakate hier? Partei gemeinsam für eine strahlende Zukunft. Sind Sie... Ja, wir sind alle in der PGSZ. Man kann doch kein guter Muslim sein, ohne in der PGSZ zu sein. Und die alte Frau? War sie auch? Natürlich. Aber sie war schon zu alt für die Parteiarbeit. Sie kam vom Land. Sie war sehr krank. Krebs, sagt der Doktor. Gott wollte sie erlösen, aber dass es so kommt. Bartuan, Bartuan, du Meisterdetektiv. Was für ein Motiv. Jemanden ins Grab stoßen, der eh schon mit einem Fuß drin steht. Nun, Tässchen Tee. Danke. Danke. Vorsicht, heiß. Meine Schwiegermutter hat sich immer gefreut, wenn wir hier eine Parteiversammlung hatten. Einmal kamen sogar Temel Ekşi und Hayri Tokan. Das sind unsere Spitzenkandidaten in Beyoğlu. Temel ist sogar der Vizebürgermeister. Und wenn gerade niemand hier war, so wie heute Morgen, saß Ihre Schwiegermutter dann hier rum und hat ferngesehen? Ferngesehen? Vielleicht auch noch Krimis gelesen? Nein, nein. Da drüben hat sie am Fenster gehockt und hinausgeschaut. Jeden Tag, den Gott werden ließ. Was sieht man da? Wo? Na, am Fenster. Nichts. Den Hof? Das Haus gegenüber? Das Haus gegenüber? Mein Haus. Osmans Haus. Und heute Morgen waren Sie also alle bei der Arbeit, ja? Die ganze Familie. Für die Partei? Nein, das machen wir ehrenamtlich. In unserer Freizeit. Ich gehe putzen. Im Sportclub Goldenes Horn. Sie sind wohl keine Muslimin? Ich habe keinen Glauben. Jeder Mensch hat einen Glauben. Ja, ich bin keine Türkin, ich bin Deutsche. Muslim kann man überall sein. Im Islam gibt es keine Diskriminierung von Rassen und Sprachen. Ich habe keinen Glauben, basta. Wenn du nicht an Gott glaubst, kannst du auch ein Verbrechen begehen oder Unzucht treiben. Bloß weg hier. Im Islam ist für jeden Platz. Danke. Überleg es dir. Ich nehme mal eine von deinen Zigaretten. Du solltest nicht so viel rauchen, wenn du einen Braten in der Röhre hast. Weiß ich. Quatsch nicht rum. Ich bin völlig am Ende. Die Polizei hat meine Fingerabdrücke genommen. Na und? Na und? Die haben mich auf dem Kieker. Bestimmt hat Özcan gepetzt. Was soll er denn gepetzt haben? Ach, an dem Abend, als Osman umgebracht wurde, hat er mich ein paar Mal angerufen. Ich habe nicht abgehoben. Und warum? Kannst du schweigen? Großes Ehrenwort. Ich war nicht zu Hause. Ups, was geht denn hier ab? Sie hat wohl kein Alibi. Ingi, hast du etwa noch einen Liebhaber? Es ist nicht so, wie du glaubst. Ich glaube gar nichts. Aber das Kind, ist es nicht von dir? Das darf niemand wissen. Aber Özcan weiß es. Bist du bescheuert? Der bringt mich um. Aber dass du an dem Abend bei deinem neuen Hengst warst, das kann der doch bezeugen, oder? Und die Polizei hält dich doch eh nicht für die Mörderin, sondern diesen irren Onkel aus Dings da. Den haben sie geschnappt. Ach und? Das Geld hat er, aber mit dem Mord will er nichts am Hut haben. Er war es ja auch nicht. Woher weißt du das? Ingi, das ist doch logissimo. Osman wurde mit einem schicken Trommelrevolver erschossen. So einen haben Waffennahen, aber doch keine halbdebilen Onkels vom Land. Hm. Und außerdem war der Onkel gar nicht in Istanbul, als die alte Frau erstochen wurde. Was hat denn diese Alte mit Osman zu tun? Nichts. Sie hat nur dummerweise den Mörder gesehen. Du meinst, sie hat ihn erkannt? Exakt. Sie saß an dem Abend am Fenster. Und irgendwann muss ihr ein bekanntes Gesicht aufgefallen sein. Von einem Typen, der nicht ins Haus gegenüber gehörte. Der ging aber trotzdem da rein und wieder raus. Und hinterher, als die Polizei kam, hat sie 2 und 2 zusammengezählt. Genial. Der Täter hat spitz gekriegt, dass sie ihn erkannt hat. Ach, vielleicht hat sie ihn erpresst. Jedenfalls musste die Zeugin weg. Wenn das die Polizei wüsste. Pff, das ist viel zu kompliziert für diese Spatzenhirne. Wir müssen da schon selbst dahinter kommen. Du musst mir jetzt alles sagen. Überleg noch mal. Mit wem hat Osman in letzter Zeit Geschäfte gemacht? Mir hat er nicht viel verraten. Ich weiß nur, dass er ständig blank war. Früher hat er mich mit Klamotten überhäuft, wir sind schick essen gegangen. In letzter Zeit nix. Null. Wieso war er denn so knapp dran? Ach, irgendwas lief schief mit seiner Baustelle in Beyoğlu. Mehr weiß ich auch nicht. Baustelle in Beyoğlu, das ist doch schon mal was. Höchste Zeit, dass Sie anrufen. Ich habe es Tag und Nacht bei Ihnen versucht, dauernd besetzt. Lügner. Was ist los, Aslan? Es gibt ein Problem mit Ihrer Wohnung. Wir sind heute hingegangen, um den Schätzwert zu ermitteln. Offenbar waren Besetzer in dieser Wohnung und haben sie als Büro genutzt. Hausbesetzer als Büroangestellte? In meinem Haus? Die Tür war versiegelt und wissen Sie warum? Keine Ahnung. Ein Mann wurde da ermordet. Vielleicht politische Motive? Ja. Sind Sie jetzt überhaupt noch interessiert? Ja, warum nicht, solange die Leiche da nicht noch rumgammelt? In Ordnung. Wenn der Schätzwert festgelegt ist, werde ich die Wohnung zur Versteigerung freigeben. Und dann werden Sie als Meistbietende zur Eigentümerin. Dafür ist gesorgt. Ja, super. Noch eine Frage. Was denn? Kennen Sie sich in Beyoğlu aus? Wie komme ich da an Baugrund ran? Vergessen Sie es. Ich würde mir das eine Stange Geld kosten lassen. Trotzdem völlig ausgeschlossen. Oh wei, vermintes Gebiet. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Kennen Sie nicht jemanden da unten, der den Durchblick hat? Es wäre auch nicht ganz umsonst. Können Sie was für sich behalten? Besser als mein Sparschwein. Fragen Sie Baki. Der hat das Restaurant Shiros am Fischmarkt. Also, Sie interessieren sich für unser schönes Beyoğlu. Mhm. Gut, dass Sie zu mir gekommen sind. Ich kenne die Gegend wie meine Westentasche. Wollen Sie was anbieten? Nee, ich will bauen. Bauen? Entschuldigen Sie, Mädchen, aber da schminken Sie sich besser ab. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich kann schon einiges flüssig machen. Trotzdem, das ist selbst für mich eine Nummer zu groß. Da muss man ganz nach oben. Wo oben? Na, im Rathaus. Früher mit den Sozialdemokraten, da wäre was zu machen gewesen. Ein paar Scheinchen hier, ein paar Scheinchen da und die Sache war in trockenen Tüchern. Aber jetzt sind die Frommen dran. Die nehmen viel mehr. Sie selber stecken nur den kleinsten Teil ein und den ganzen schönen Rest geben sie der Partei. Ja, das sind echte Fahrradfahrer, was? Nach oben buckeln, nach unten treten. Ja, nicht nur das. Die sind auch sonst nicht faul. Ich erzähle Ihnen mal was. Die haben einen eigenen Sportclub. Das Goldene Horn. Das Goldene Horn? Das kommt mir aber bekannt vor. Das ist wahrscheinlich der reichste Sportclub in der ganzen Türkei. Überweis erst mal eine Spende an das Goldene Horn und dann komm wieder. Ja, okay, aber an wen wende ich mich denn dann? An einen gewissen Temel Ekchi. Temel Ekchi. Goldenes Horn. Er kommt vom Schwarzen Meer. Oh, den nannte doch die Schwiegertochter der Alten, die im Goldenen Horn putzt. Das ist ein ganz windiger Hund. Schon vor dem großen Staatsstreich damals soll er immer bewaffnet rumgelaufen sein. Danach hat er dann die Linken gejagt. Schließlich wurde er gläubig, heute kämpft er nur darum, sich selbst zu bereichern. Und hat er immer noch eine Knarre dabei? Einmal war hier im Lokal ein Streit. Temmel fühlte sich provoziert und zückte die Wumme. Beeindruckend. Eigentlich ist er ganz okay. Mehr ein Nationaler als ein Religiöser. Der trinkt auch mal einen. Aber wenn Sie ein Geschäft mit ihm machen wollen, ziehen Sie sich warm an. Mach ich. Danke, Cowboy. Vielleicht habe ich sie ja schon längst, die Lösung, aber irgendwie ganz zufrieden mich trotzdem noch nicht. Batuhan, was verschafft mir die Ehre? Der Fall ist so gut wie abgeschlossen. Ach, schieß los. Osmans Geliebte hat ihn umgelegt. Eine Inje Üring. Und der Onkel ist aus dem Spiel? Ja, na, der hat plötzlich ein Alibi. Diese Inje nicht. Und die hat auch ein Motiv. Ihr zweiter oder dritter oder x-ter Liebhaber ist der Schwiegersohn von einem ganz hohen Tier. Das darf nicht rauskommen. Aber Osmans Brüder kamen ihr auf die Schliche und haben sie beschattet. Und als Osman von dem anderen Wind bekam, ließ er sich von ihr erschießen? Ja, sozusagen. Was blieb Inje anderes übrig? Schließlich sollte niemand wissen, dass das Kind gar nicht von ihm ist. Und außerdem spekuliert sie auf die Erbschaft. Es war ein Schuss ins Bein. Dieser Minderbemittelte, für manchmal tut er mir richtig leid. Du bist wohl nicht ganz überzeugt? Nee. Ich weiß nämlich, wer der Mörder ist. Na, da bin ich mal gespannt. Temel Ekşi, der Vizebürgermeister von Bejolo. Oh, Katilein, den habe ich schon längst verhört. Verhört? Weswegen? Schon vergessen? Seine Nummer steht auf der Liste mit Osmans Telefonverbindungen. Oh, kein Wunder, die beiden hatten Big Deal. Bauplatz in Bejolo. Schon vergessen? Osman schuldet der Ekşi eine Menge Bakschisch. Aber weil der Onkel den Koffer mit dem Geld hat mitgehen lassen, kann Osman nicht zahlen. Das gibt Krach. Temmel zückt den Revolver und peng, Warnschuss ins Bein, an dem der arme Osman leider krepiert ist. Und leider gibt es eine Zeugin. Davon weiß ich gar nichts. Schon vergessen? Die alte Frau, die erstochen wurde. Die Familie der Alten kennt Ekşi gut, weil alle Mitglieder in der PGSZ sind. Stell dir die Szene doch mal vor. Der Pistolenheld kommt aus dem gegenüberliegenden Haus. Die Alte erkennt und grüßt ihn und damit sind auch ihre Tage gezählt. Ja, das ist nicht schlecht, das ist wirklich nicht schlecht. Aber könnte die Alte nicht auch Inje erkannt haben? Nein, die ging doch wie Osmans Brüder jeden Tag da im Büro ein und aus. Außerdem hätte die Alte keiner Schlampe gewunden. Unser Leichendoktor hat ein Haar unter dem Fingernagel der Alten gefunden. Es gehört weder der Schwiegertochter noch dem Sohn. Na, dann schneiden wir mal bei dieser Inje und diesem Ekşi eine Locke ab. Ganz gefällt mir meine Lösung immer noch nicht. Das stört mich. Ja, stört mich ein klitzekleines Detail. Und deshalb mache ich jetzt meinen zweiten Besuch bei der großen alten Dame des türkischen Schlagers. Jawohl. Hallo, Kathi. Hallo. Na, habe ich doch gesagt, dass du es nicht gewesen sein kannst. Haben Sie den Mörder? Jetzt haben Sie ihn. Na, darauf ein Desjardins. Schon wieder. Sheriffe. Sheriffe. Und, wer ist es? Temel Ekşi. Ein Frömmler von der PGSZ, aber korrupt bis auf die Knochen. Man hat eines von seinen Haaren in den Klauen der Alten von gegenüber gefunden. Er sagt, er wollte Osman nur verletzen, aber er hat vielleicht übersehen, dass Osman nicht mehr in der Lage war, Hilfe zu holen. Weil das ganze Fabrikgebäude, das war bereits verlassen. Hm, so ja. Habibe, es gibt etwas, worüber ich mit dir reden will. Osman besaß doch ein Handy. Der hätte leicht übers Handy Hilfe holen können. Vielleicht hat er es an dem Tag nicht dabei. Doch. Doch, hat er. Ganz kurz vorher hat er noch mit Ingi telefoniert. Worauf willst du hinaus? Könnte es sein, dass du an dem Abend bei Osman im Büro warst? Wie kommst du darauf? Habibe, ich werde nicht zur Polizei gehen. Ich will nur etwas wissen. Ja, wozu willst du es denn dann du wissen? Du weißt doch, dass ich Krimis verkaufe. Ich lese sie auch gern. Ja, wie Ingi. Sie hat Krimis immer verschlungen, schon als sie klein war. Ja, also mir hat sie gesagt, dass... Egal. Du kennst sie schon sehr lange? Ja, sie ist meine Cousine. Aber sie war immer wie eine kleine Schwester für mich. Bis die Sache mit Osman anfing? Bis sie mir Osman weggenommen hat, ja? Ich habe Osman furchtbar geliebt. Ich war schwanger von ihm. Als er es erfahren hat, dann hat er sich von mir getrennt. Mit Ingi wollte er sogar ein Kind aufziehen, das gar nicht von ihm ist. Ingi hat ihr Leben noch vor sich. Sie hätte jeden haben können. Ich habe nur Osman gehabt. Und als er mich in meinem Elend hat sitzen lassen, da habe ich mein Kind umgebracht. Mit Tabletten. Ich wollte eigentlich mich umbringen. Und dann ist es in meinem Bauch gestorben. Das tut mir leid. Aber jetzt verstehe ich alles noch besser. Als du gehört hast, dass Ingi schwanger ist, bist du halb wahnsinnig zu Osman gelaufen. Und da lag nun der Kerl, der dein Leben kaputt gemacht hat, auf dem Boden und blutete wie ein Schwein. Er bettelte um sein Handy und plötzlich sahst du es auf dem Tisch liegen. Und da hast du es einfach genommen und bist gegangen. Mist, ausgerechnet jetzt. Aslan, nicht jetzt. Wer ist Aslan? Hallo. Hallo. Hallo, Selim. Na, dann werde ich mal die Leitung freimachen für Aslan. Ach komm, bitte, mach nicht einen auf eifersüchtig. Nachdem du dich 2 Monate nicht gemeldet hast. Du hast dich auch 2 Monate nicht gemeldet. Ich musste ein Verbrechen aufklären. Und? Hast du es aufgeklärt? Habibe, habe ich das Verbrechen aufgeklärt? Ja. Das hast du. Hab ich. Dann ist doch alles in Ordnung. Wollen wir essen gehen? Aber bitte keinen schleimigen Fisch in Biolo. Nee, ich kenne da einen guten Kebabladen in Laleli. Das ist nicht dein Ernst. Bakşiş, nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Esmahan Aykol. Aus dem Türkischen von Antje Bauer. Kati Hirschel, Katrin Striebeck. Batuhan Erçipan, Oliver Kraushaar. Osman Karakaş, Timur İşik. Habibe Büyüktuna, Nele Rosetz. Sowie Nico Elefderiades, Martin Engler, Kaya Enpek, Gertraud Heise, Klaus Herm, Horst Hildebrand, Joachim Kaps, Hans-Jörg Krumpholz, Yüksel Öztorun, Kirstin Petri, Janina Sachau. Ton und Technik Johanna Fegert und Bettina Krohl. Regieassistenz Kirstin Petri. Musik Henrik Albrecht. Hörspielbearbeitung und Regie Judith Lorenz. Produktion Südwestrundfunk 2007.